Ende Oktober traf ich mich mit Dr. Martin Borowski, dem Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Thüringen. Ich befragte ihn zum Projekt Erfurter Gedenken, denn am 9. November sollen in Erfurt 4 Denknadeln errichtet werden. Woran soll man dabei denken? Wir denken an Menschen, und zwar an Menschen wie Sie und ich, wie du und ich, Menschen, die aus unserer Mitte gerissen wurden und ermordet wurden. Und zwar nur deshalb, weil die Nazis sie als Juden ausgegrenzt haben, verfolgt haben, ausgegrenzt haben, schikaniert haben und dann schließlich deportiert und ermordet haben. Das ist ja der Leidensweg der Menschen aus Erfurt gewesen, der Erfurterinnen und Erfurter, die jüdische Herkunft waren, dass sie immer mehr ausgegrenzt wurden, noch in Erfurt selbst, bis dahin, dass sie in sogenannte Ghettohäuser gesteckt, dass man sie in Ghettohäuser gesteckt hat und dann eines Tages hat man sie deportiert. Zum Teil verlieren sich ihre Spuren, aber das bedeutet dann nichts Gutes. Das heißt dann, dass sie auf die eine oder andere Weise umgekommen sind oder sie wurden dann regelrecht ermordet. Und die Denknadeln werden an ihren ehemaligen Wohnorten angebracht? An ihren Wohnorten, an ihren Lebens- und Wirkungsstätten, dort, wo sie zu Hause waren. Sie waren hier zu Hause, Nachbarn. Ja, das heißt ja auch so, schön kann man nicht sagen, das heißt ja auch so packend oder treffend, aus Nachbarn wurden Juden. Es waren Menschen an unserer Seite, nebenan sozusagen. Und dort, genau dorthin sollen diese Denknadeln kommen, wie so Stiche ins Herz der Stadt. Und warum diese Nadeln und nicht diese bekannten Stolpersteine, die man in vielen Städten verlegt hat, aus eben dem gleichen Grund? Das ist eine gute Frage, die auch berechtigterweise immer wieder gestellt wird. Die Stolpersteine sind ja unglaublich bekannt inzwischen. Auch in Thüringen werden sie in einzelnen Städten schon verlegt, wie Arnstadt, Weimar oder Jena. Wir haben uns aber in Erfurt ganz bewusst für ein anderes Konzept entschieden. Wir haben uns gesagt, es gibt auch innerjüdische Kritik an den Stolpersteinen. Zum Beispiel hat eine überlebende Zeitzeugin aus Erfurt gesagt, sie möchte nicht, dass man über die Namen der Menschen, die ihr nahestanden, geht, hinwegtritt, die Namen quasi, auch wenn man das natürlich nicht bewusst macht, mit Füßen tritt oder da Hunde ihr Häufchen hinmachen. Und das war im Übrigen auch der Grund dafür, warum der Münchner Stadtrat auf das Drängen von Charlotte Knobloch hin die Stolpersteine sogar verboten hat im öffentlichen Raum. Also in München ist es regelrecht verboten. Wir in Erfurt wollen nicht so strikt sein, aber wir haben gesagt, wir wollen etwas, was zu Erfurt gehört, was nach Erfurt passt. Wir wollen etwas Eigenes für Erfurt finden, natürlich auch mit Ausstrahlungswirkung. Und ich denke, uns ist das gelungen. Sie haben extra eine Ausschreibung organisiert und eine Auswahl getroffen. Vielleicht können Sie diese Nadeln einmal näher beschreiben, damit unsere Hörer sich etwas darunter vorstellen können. Also sagen Sie, sich vor dem inneren Auge so vorstellen, dass es einfach Stecknadeln sind, die da im Straßenraum stecken, mit einem schlanken, auch eleganten Körper. Sie sind etwa mannshoch und haben oben einen großen, runden Stecknadelkopf aus Holz. Und die Farbe, dieser Stecknadelkopf ist orange. Da haben wir gesagt, orange ist eine sehr seltene Farbe im öffentlichen Raum. Sie leuchtet, das ist eine sehr schöne Farbe, warme Farbe. Sie wird auch viele Kinder und Jugendliche anziehen und fragen lassen, was ja unser Ziel auch ist. Und dieses Orange ist eine Mischung zwischen dem Gelb des Judensterns, der Ausgrenzung, und Rot, also des Hineinfühlens in den anderen Menschen, Rot wie Herz, wie Wärme und Mitfühlen. Und also wir denken, dass diese Nadeln auffallen werden, zum Nachdenken anregen werden. Wo werden die ersten Denknadeln zu finden sein und an wen direkt werden Sie erinnern? Wir werden jetzt zum 9. November, dem Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht, da brannten ja in der Nacht die Synagogen in ganz Deutschland, die Geschäfte gingen zu Bruch, die Scheiben gingen zu Bruch, die Geschäfte wurden geplündert, viele Menschen wurden auch ermordet oder deportiert nach Buchenwald. Also an diesem Jahrestag, 9. November 2009, dem Montag, werden wir die ersten 4 Nadeln einweihen können, und zwar 2 in der Straße des Friedens. 2 in der Straße des Friedens und eine weitere in der Puschkinstraße in der Nähe der Thomaskirche, Schillerstraße, und dann eine ganz zentral am Domplatz selbst, dort wo das Café Elmi ist und dieses Antiquariat oder diese kirchliche Buchhandlung. Dort wird die 4. Denknadel errichtet, und diese 4. Denknadel wird an Günter Behr erinnern, einen damals 4-jährigen Jungen. Und werden auch Angehörige dieser Familien bei der Einweihung der Nadeln anwesend sein? Bei Günter Behr gibt es unseres Wissens nach keine Angehörigen, dort nicht. Aber ganz erfreulich, bei den weiteren drei Denknadeln gibt es Angehörige über überlebende Angehörige. Zum Beispiel bei der ersten Nadel in der Straße des Friedens 1 werden wir an die Familie Spier erinnern, das Ehepaar Spier. Und da haben die beiden Kinder als kleine Kinder in Südfrankreich in den Bergen überlebt, weil Bauern sie versteckt haben und dann in Norditalien auch Bauern sie versteckt haben. Und die Tochter wird anwesend sein mit ihrer Freundin und noch mit einem weiteren Franzosen, die sie begleiten. Und bei der Frau Schifftan, das wird die zweite Denknadel sein, auch Straße des Friedens ganz vorne am Gothaer Platz, Straße des Friedens 13. Die Frau Schifftan war die Frau des letzten Rabbiners. Sie hat noch ihren Sohn in Jerusalem in Sicherheit bringen können. Und dieser Sohn hat wiederum Nachkommen. Und so wird eine Enkelin zugegen sein und deren Nichte. Das freut uns sehr. Also gibt es durchaus die Möglichkeit, Nachforschungen über diese Familien anzustellen und mehr über ihre Geschichte zu erfahren. Also da hoffen wir auch auf rege Beteiligung, gerade auch von Schulen oder von Jugendgruppen, die sich das zu eigen machen wollen, dass sie hier losgehen und sagen, ja, wir wollen mehr wissen. Wir wollen mehr wissen zu diesen Menschen, die aus unserer Stadt stammten, auch vielleicht zu dem Kind, Günter Behr. Ja, was kann man über ihn noch in Erfahrung bringen oder über seine Familie? Da gibt es so gut wie nichts. Das heißt, da ist noch ganz viel Arbeit zu machen, auch wenn schon manches erforscht ist, aber es ist noch viel, viel Arbeit, die aussteht. Und da wären wir richtig froh, wenn sich da viele auf die Spur machten, auf den Weg machten. Ja. Werden auch Jugendliche für diese Denknadeln sensibilisiert? Man muss ja damit rechnen, dass diese Nadeln beschmiert oder beklebt werden. Wenn sich das vielleicht auch nicht immer verhindern lässt, wäre es auch wichtig, dass man schnell etwas zur Behebung des Schadens unternimmt, wenn man ihn bemerkt. Zum Beispiel habe ich vor einem Erfurter Gymnasium vor einiger Zeit einmal zwei große Hakenkreuze mit Kreide auf den Fußweg gemalt gesehen, die erst nach 2 Tagen beseitigt waren, obwohl bestimmt mehr als 100 Menschen darüber gelaufen sind. Schüler, Lehrer und Passanten. Ja, also im Grunde genommen es tut sich ja schon viel, schönerweise seit vielen Jahren. Es gab ja schon mal die Aktion Stolpersteine hier in Erfurt. Da wurden an einem Samstag dann so Steine aufgestellt in der Innenstadt durch Schülergruppen, um an ermordete Kinder zu erinnern. Es gibt Schulen, Regelschulen und Gymnasien, die zum Beispiel zum Zug der Erinnerung, der ja auch im Januar zu uns gekommen ist nach Erfurt, da Projekte erarbeitet haben. Das Evangelische Ratsgymnasium erforscht das Schicksal von Nanni Rosenblüt, einer 14-jährigen Schülerin, die dann deportiert wurde und auf eine Vorgängerschule des Ratsgymnasiums ging. Also da gibt es eben diese Brücke, ja. Eben die Schule ist selber betroffen, wenn man so will. Was wir aber auch wünschen und hoffen, ist, dass sich Schulen einzelne Nadeln zu eigen machen, also eine Art ideelle Patenschaft übernehmen. Wie so eine Patenschaft, also ist kein Geld nötig, sondern dass man sagt, wir wollen uns um diese Nadel kümmern. So, und da ein bisschen ein Auge drauf werfen, drauf schauen und Beschmutzungen entfernen oder weitermelden und schauen, dass da nicht irgendwelche Neonazis rumpöbeln oder so. Und das zum Beispiel wird die Regelschule in der Schillerstraße machen mit der Nadel, die direkt auch neben der Regelschule steht, mit der Nadel, die an den letzten Lehrer in Erfurt erinnert, der letzten jüdischen Schule, nämlich Herrn Stein. Das ist aber erst der Anfang dieses Projektes. Es sind noch mehr Denknadeln vorgesehen. Gibt es dafür schon konkrete Termine? Jedes Jahr ist ganz wichtig. Also wir wollen das Projekt auf viele Jahre anlegen. Es ist so angelegt und auf Nachhaltigkeit. Wir wollen ja auch, dass sich Menschen immer wieder damit befassen, neu befassen. Und so werden wir immer zum 9. November, immer zum Jahrestag der Reichspogromnacht, weitere Denknadeln in Erfurt einweihen können. Was natürlich voraussetzt, dass sich auch Menschen finden, die dafür Geld geben. Denn ganz billig sind diese preiswert sind diese Nadeln nicht. Es sind ja immerhin Kunstwerke, die auch stabil sein müssen, ja, damit sie nicht so leicht zerstört werden können und so. Die kosten 1.850 Euro. Das heißt, so aus der eigenen Tasche ist es kaum zu bezahlen. Aber wir hoffen, dass sich mehrere zusammentun, sammeln, im Freundeskreis sammeln und mal bei einem Schulfest oder auf einem Gemeindefest Geld zusammenbringen. Und das Geld bringt man dann zu Ihnen oder wie ist das geregelt? Ja, also das ist natürlich ganz penibel geregelt. Wir haben ein Spendenkonto, es gibt auch Spendenquittungen dafür. Es ist alles genauestens überwacht und picobello sozusagen über die evangelische Erwachsenenbildung, die das betreut. Das sind also zwei Webseiten, die im Moment zentral dazu informieren. Einmal Jüdisches Leben Erfurt oder Alte Synagoge Erfurt und zum anderen unsere Website von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft www.dig-erfurt.de. Also DIG Erfurt reicht eigentlich bei Google. Herr Borowski, Sie sind der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hier in Erfurt. Würden Sie uns zum Abschluss dieses Gespräches noch etwas über die Aufgaben und die Ziele dieser Gesellschaft verraten und wie sie organisiert ist? Also die gibt es über 50 Mal in ganz Deutschland. Der Trägerverein hat seinen Sitz in Berlin. Es sind etwa 5000 Mitglieder. In Erfurt haben wir erfreulicherweise weit über 100 Mitglieder aus allen Richtungen, Christen, Nichtchristen, Politiker jeder Couleur. Zum Beispiel Frau Lieberknecht ist Mitglied bei uns und auch Herr Ramelow, ganz ausgewogen. Ja. Und Herr Panse, ein ganz engagierter Israel-Freund. Also wir haben Politiker jeglicher Couleur und oder Frau Bechtum, die auch sehr bekannt ist, ja, ist von der SPD, um es abzurunden, so dass wir auch eine breite Unterstützung haben. Und bei uns finden sich einfach Menschen zusammen, die sich für Israel interessieren, auch begeistern nach einer Reise etwa. Und das Land ist ja auch faszinierend, ja, mit seinen vielfältigen Facetten. Es leben ja Menschen aus unterschiedlichsten Kontinenten und Ländern dort in Israel zusammen. Und Israel ist weit mehr als nur dieser unsägliche Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Es ist ein unglaublich schönes und reiches, reichhaltiges Land mit kulturellem Erbe. Jeder Christ weiß das ja, auf den Spuren Jesus zu wandeln oder so, ja, in Jerusalem oder am See Genezareth und. Also es lohnt sich, eine Reise lohnt sich und auch einmal ein Besuch zu einer unserer Veranstaltungen in die kleine Synagoge hier lohnt sich. Nächste Woche zum Beispiel haben wir jetzt gleich zwei Veranstaltungen, eine hier in der kleinen Synagoge zu einem ehemaligen Staatssekretär von Adenauer, Globke, eine ganz zwielichtige Gestalt, der Jurist war schon im Dritten Reich und dann eben zum Staatssekretär aufstieg in der Adenauerzeit. Und dann einen Tag später kommt ein Dr. Link vom Nordelbischen Kirchenarchiv zu uns. Er spricht über evangelische Kirche und Shoah und betrachtet mal die Thüringer Kirche im Dritten Reich etwas näher und die damals relevanten Figuren, vor allem den Herrn Rönk, der da Kirchenamtsleiter war und dann danach quasi unbehelligt blieb. Natürlich haben wir auch zu Israel-Veranstaltungen, ja. Vor kurzem Igal Avidan zu 100 Jahre Tel Aviv, dann israelische Weinprobe mit israelischen Weinen. Und da kann man dann auch Israel anders kennenlernen. Wie gesagt, Israel ist auch sehr schön, hat sehr gute Weine. Ja, und also auch da ist es einfach schön, zusammenzukommen und ein bisschen zu feiern. Ja. Herr Borowski, ich danke Ihnen für das Interview. Und hoffe auf viel Erfolg bei weiteren Projekten. Ja, danke sehr. Also.